selber rundet. Es geht längst nicht mehr um Rap, es geht darum, endlich nicht mehr rumzuschwätzen, sich einen Grund zu grabben, einen Punkt zu setzen, seine Ideen zu fixieren und dann umzusetzen. Vielleicht solltest du wie ich öfter mit deinen Kumpels sprechen. Manchmal ist dein Zug schon abgefahren, wenn du Sekunden weg bist. Es ist nicht mehr als ein Atemzug, in dem du deinen Atem suchst und plötzlich stehst du da, wozu? Hör mir zu, ich könnte fast vor Not schreien. Projizier mein Herz auf die Flasche Rotwein. Nein, es ist so kein Reim, spende Trost, weil nichts ist, wie es sein sollte. Leben auf dem Hochseil. Wie oft bin ich nachts wach geblieben, hab geschrieben, doch mich schon von vornherein für billig rum und Schnaps entschieden, anstatt dich zu lieben. Und ich trag jetzt die Konsequenzen, weil ich jetzt an all das denke, was der Whisky nur verdrängt hat. Das hier ist die Konsequenz, was ich schreib, ja. Es dreht sich im Kreis, doch geht trotzdem weiter. Es muss perfekt sein, der Grund, warum ich scheiter. Ich weiß, niemand hat gesagt, es wird leichter. Das hier ist die Konsequenz, was ich leb, ja. Ich kann nicht mit dir leben, denn ich seh nur meine Fehler. Sobald es immer, weil egal, wer mir im Weg war. Gegen die Vernunft, ich bin mir selbst mein größter Gegner. Such die Rettung in diesem Lied, in Gesprächen, wenn man sich sieht und sich klar wird, dass dieser Weg dir die Perspektive entzieht. Ich war schon immer der Angepisste, weil ich es zugelassen hab, dass Illusionen den Verstand verpixelt. Ich will nicht mehr alles oder nichts fühlen müssen, ins Gesicht lügen müssen. Spart euch euer Mitgefühl, bitte, weil ihr nicht mal den Ansatz kennt und ich am Fliegen bin jetzt, bis die Sterne ganz nah sind. Warum kann es nicht normal sein, klar sein, wie damals? Ich geh abends heim und schlaf ein. Warum kann ich nicht mehr stark sein, da sein, für alle, die es waren, für mich, wie es war einst? Warum kann es nicht normal sein, klar sein, wie damals? Ich geh abends heim und schlaf ein. Warum kann ich nicht mehr stark sein, da sein, für alle, die es waren, für mich, wie es war einst? Das hier ist die Konsequenz, was ich schreib, yeah. Es dreht sich im Kreis, doch geht trotzdem weiter. Es muss perfekt sein, der Grund, warum ich scheiter. Ich weiß, niemand hat gesagt, es wird leichter. Das hier ist die Konsequenz, was ich leb, ja. Ich kann nicht mit dir leben, denn ich seh nur meine Fehler. So bleibt es immer, weil egal, wer mir im Weg war. Gegen die Vernunft, ich bin mir selbst mein größter Gegner. Was bringt dir Grundsätze, wenn es keinen Grund für dich gibt? Das hier hat nichts mehr zu tun mit Kunst, es ist Krieg. Sag mir, wie kommst du weg von einem Punkt, an dem du siehst? Nein, nichts wird stärker in dir, außer deiner Unzufriedenheit. Dieser Scheiß hier ist mir ernst, so wie selten etwas, seit ich gelernt hab, wie alles nur derselbe Dreck war. Doch ich bin es denen schuldig, die alles für mich sind. Alles nur nicht blind, mit euch ist es nur halb so schlimm. Mein Streben nach Perfektion macht mein Leben zur Perversion. Ja, wir reden in diesem Ton, doch wir sehen nicht, dass es sich lohnt. Da, weil ich die Schnauze von diesem Scheiß auch voll hab, hab ich jetzt die Wahl. Nichts zu tun bedeutet Kreislaufkollaps. Und ich weiß, mein Verstand ist seit dieser Nacht verschollen. Oder ich will sie haben und gefallen mir in dieser Rolle. Ja, es klingt verbittert, doch wir planen schon am Mittag, wie viel wo gesoffen wird. Jahre vergehen, Liter um Liter. Das hier ist die Konsequenz, was ich schreib, yeah. Es dreht sich im Kreis, doch geht trotzdem weiter. Es muss perfekt sein, der Grund, warum ich scheiter. Ich weiß, niemand hat gesagt, es wird leichter. Das hier ist die Konsequenz, was ich leb, ja. Ich kann nicht mit dir leben, denn ich seh nur meine Fehler. So bleibt es immer, weil egal, wer mir im Weg war. Gegen die Vernunft, ich bin mir selbst mein größter Gegner.